so dumm ist. Das ist die dreckige Kugelstadt. Hm. Ha! Schwester, da bist du ja. Hallo, Thomas. Hallo, Mathilde, was machst du denn hier? Genau, was machst du in so einer dreckigen Stadt? Dreckige Stadt. Oh, ich finde sie hübsch. Ich habe mir schon unheimlich viel angeguckt. Den mittleren Kugelpalast. Und jetzt bin ich gerade zum großen. Kommt ihr mit? Ja, gerne. Ist was, Juri? Ich finde diese Stadt grässlich. Warum das denn? Sie ist doch sehr hübsch. Hübsch. Also, ich will dir mal was sagen. Hier gibt's mehr Gullis als Vögel. Hä? Naja, du bist mir auch so ein Vogel. So was heiratest du auch noch? Nun, also ich finde dich echt nett. Ja, da bist du aber die Einzige. Übrigens, ich habe gehört, dass sein letztes Single ein Misserfolg wurde. Oh, hast du es gehört? Nee, sie hat sich platziert ganz hoch in Alexandrien. So, wo denn? In der Top 40. Naja, in der Top 15. Ist ja auch egal. Jedenfalls hat sie sich platziert. Und außerdem sind die Alexandrier ein kulturbewusstes Völkchen. Ja, ja. Kulturbanausen. Naja, hast recht. Geht ja zu. Übrigens, meine Ehe, liebe Doris, mit Friedrich geht sehr gut. Oh, erst drei Morddrohungen hat er mir gemacht. Immerhin, dafür sind wir schon einen Monat verheiratet. Ach ja, das klingt gut. Doch, doch, doch. Hält bestimmt noch ein paar Wochen unsere Ehe. Ja. Nun, also ich habe nichts dagegen, wenn wir den großen Tempel angucken. Ja, lass uns mal hin, Pilgern. Hoi, ist das schön hier alleine in Kosselstone zu sein, auf meinem schönen North Kosselstone Hall, ohne die blöde Matigel. Hä, wo ist die eigentlich? Täusche ich war? Ah ja, natürlich, täusche ich war. Oi, oi, oi. Ah, seit wir diese neuen, schallisolierten Fenster eingebaut haben, hört man überhaupt nicht, was draußen vor sich geht. Überhaupt, die Luft ist etwas stickig, wenn man das Fenster aufmache. Ah, nanu. Du meine Güte. Oh, da kommt ein Raumschiff auf Kosselstone zugeflogen. Oh, das geht ins Auge. Ei, nett. So was Tolles habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ha. Ich find's auch toll. Die Cool-Religion ist ja total tiefgründig. So ein Schmu. Ja, tiefgründig. Irgendwas mit Energieflüssen, Baumgeistern und, Quantenheilung. Jedenfalls spürt man da voll die kosmische Dings. Schwingung. Tja, schau doch mal da, Juri, du Griesgram. Da, die Statue des großen Kugels von Aurangabad. Immerhin, gute 5 Meter groß wird sie schon sein. Die Gurus kann größere. Habe ich aber noch keine gesehen. Und da, der Ghul von Beluschistan, der ist auch nicht schlecht. Und da, der Ghul von Haura ist auch nicht schlecht. Ja, ach, mir gefallen sie alle. Mir nicht. Ach, wenn ich jetzt so einen Ghul über den Weg laufen würde, den würde ich auf der Stelle heiraten. Naja, weiß doch nicht. Jedenfalls sorgen die bestimmt besser für ihre Frauen als gewisse andere Männer. Naja, kann ja nichts sagen. So, so. Ja, ja. Interessant. Darfst du als Ghul eigentlich in einem Ghul-Tempel sein? Ich hoffe nicht, dass ich auffalle. Ich meine eigentlich... Guck mal da! Die Statue von dem Ghul von Tiruchirapalli! Ja, die hätte ich fast schon mal sehen. Die ist auch nicht sehr groß. Nein. Oh, ich kaufe noch schnell ein paar Andenken. Andenken zu so einem ekligen Zeug? Ha, seht hier! Ha. Ansichtskarten. Da, siehst du, Fächer mit aufgedruckten Ghul-Mönch-Bildern. Ich meine, cool. Und jetzt habe ich sie verwechselt. Macht doch nichts, oder? Naja. Und hier, ein kleiner Fernseher. Wenn man da durchguckt, sieht man Bilder. Ja, ja. Nett, nicht? Ja, ich find's toll. Ja, geht dir doch auch was kaufen. Ja, ich kaufe mir, glaube ich, eine kleine Statue von dem Ghul von Valior. Der finde ich so toll. Wie wär's denn mit einer Statue von dem Guru Kristanowski, Birski, Novogradi, Sandi, Ninski, Katschibatschk? Bist das nicht du? Richtig, bist das nicht du?

Nö, das ist zu kompliziert. Ich könnte jetzt vielleicht mit einem Rap versuchen. Oh ja. Halt dich nur auf welcher Straße. Die Cottlestoner Regierung in Liming ließ offiziell verlautbaren, dass sie keinen blassen Schimmer habe, von wo die große Flotte außerveganischer Raumschiffe stamme, die aktuell gezielte Angriffe auf das Land fliege. Und nun zum Abschluss unserer Sendung Politik und Pop-Hits noch etwas Neues aus den Charts. Das war die Sensation in Kristanien. Von 0 direkt auf Platz 1 in den Hitparaden platzierte sich Priscilla Grünbaum mit ihrem frechen Schlager Yeah. Don't you know that's true? Yes, I know that it is. Yeah, yeah, yeah, bow. Yeah, bow. Hier in Kassel ist auch eine ganze Menge los. Kann man schon froh sein, wenn man hier in Sicherheit geriet. Und alles nur, weil ich mein Amulett hier vergessen habe und was ich jetzt holen muss. Naja, erstmal muss ich Friedrich finden. Friedrich! Friedrich! Steckt denn dieser Kerl? Friedrich! Also Friedrich, wo bist du? Ich hab keine Zeit zu Versteckspielen. Naja, suche ich einfach mein Amulett. Das müsste hier irgendwo sein. Wo ist denn das Amulett schon wieder? Friedrich! Ich finde wenigstens mein Amulett wieder. Ich dachte hier in der Dose. Der Wissbold hat es wohl versteckt. Aber ich finde alles. Friedrich? Friedrich? Wo bist du denn jetzt? Friedrich? Dass Sie mich in Ihre Talkshow eingeladen haben. Ich bitte Sie, Miss Ari Lane. Wir müssen uns dafür bedanken, dass wir den neuesten Disco-Brummer aus Cottlestone in unserer bescheidenen kleinen Talkshow live aus Toshiba zu Gast haben dürfen für einen spannenden Talk. Unsere Zuschauer sind sehr gespannt auf Ihre Persönlichkeit. Wunderbar, dass Sie Zeit für uns haben. Ja. Ich hoffe sehr, dass Sie meine Fragen an Sie nicht irgendwie als unangemessen oder aufdringlich empfinden werden. Entschuldigung, ganz dringend, ganz dringend. Was? Ein Anruf für Miss Ari Lane. Was soll das? Mann, das ist jetzt aber voll peinlich. Kommen Sie bitte mit Frau Lane. Ein dringender Anruf für Sie in der Kabine. Oh ja, ich komme ja schon. Das ist ja enttäuschend. Bitte beeilen Sie sich. Wo ist denn die blöde Telefonzelle? Ach dann. Ja, hallo? Du bist's, Juri. Ja, was gibt's denn Wichtiges, dass du mich störst? Bin ich gerade in einer Talkshow? Die ist sehr wichtig für meine Karriere. Hä? Friedrich ist verschwunden. Wahrscheinlich entführt und sonst nichts. Das ist alles. Komm du mal nach Hause zu deiner Dose. Wenn ich aber was erzähle, mich zu stören. Also wirklich, ich mach jetzt Schluss. Ich muss wieder auf die Bühne. Ich werde hier nämlich gebraucht. Tschüss. Es ist natürlich ein bisschen prekär, wenn in einer Live-Talkshow der einzige Gast plötzlich aus dem Studio rennt und sich wenig beeilt, schnell zurückzukommen. Naja. Entschuldigung. Jetzt haben wir natürlich leider keine Zeit mehr für die Fragen an Sie. Ja. Noch eine Idee? Ich bin gebeten worden, hier mein neues Lied vorzutragen. Und das tue ich jetzt auch. Yeah. Power. Male Power. Nuclear Power. Hey, wenn ich Power sag, dann meine ich auch Power.